Warum streiten sich Marxisten wie Georg Lukács, Ernst Bloch und Theodor Adorno während dem Nationalsozialismus und danach über Ästhetik? Warum wird das Thema so leidenschaftlich? Warum wird das Thema so ernst diskutiert, wenn es doch nur um Kunst geht? Offenbar, weil sie einen anderen Begriff von Kunst haben als den heutigängigen. Weil sich nicht nur im Bereich der Ökonomie und der Politik, sondern eben auch für die Ästhetik die Frage nach Kontinuität und Bruch von bürgerlich-liberaler Epoche zum Nationalsozialismus gestellt hat. Ganz konkret im Kontext der Zeit stehen die Avantgarde-Bewegungen, also Futurismus, Expressionismus etc., in der Tradition der bürgerlichen Kunst, oder aber verwerfen sie die bürgerliche Kunst und damit auch alles, was an dieser bürgerlichen Kunst zu bewahren wäre. Den Begriff von Kunst, den Adorno, Lukács, Bloch und die Liste, die sie sich fortsetzen, andere bei allen Differenzen geteilt haben, war, dass die Kunst die Kraft hat, Gesellschaft zu objektivieren und in dieser Objektivation den Subjekten zugänglich zu machen. Kunst hat also, und darin ähnlich der Kritik, an Wahrheit teil. Und spätestens hier muss man jetzt fragen, also was soll das denn heute noch? Also Kunst als Erkenntnis, als Objektivierung von Gesellschaft in einer Zeit, in der die aktuelle Kunstproduktion zu großen Teilen im Wortsinn Schrott produziert, der immer nur auf den Künstler, aber kaum auf Gesellschaft verweist, in einer Zeit, in der, wie Johannes Rhein das treffend formuliert hat, klassische Musik in Frankfurter U-Bahnhöfen eingesetzt wird, um Obdachlose dort zu vertreiben. Also in einer Zeit, in der man tatsächlich fragen muss, ob dieser emphatische Begriff der Kunst, den Adorno und andere haben, heute noch zu halten ist. Ich will am Ende meines Vortrags versuchen, diese Frage zu beantworten und werde im Folgenden das Verhältnis von Ästhetik und Kulturindustrie nicht chronologisch darstellen, sondern anhand zentraler Begriffe und Problemstellungen. Die Begriffe der autonomen Kunst und der Kulturindustrie sind Gegenbegriffe, die sich in vielerlei Hinsicht wechselseitig bedingen. Gegen die autonome Kunst haben Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung den Begriff der Kulturindustrie gestellt und damit den vormals gebrauchten Begriff der Massenkultur ersetzt. Der Begriff der Kulturindustrie zielt weniger, wie der Begriff vermuten lässt, auf die industrielle Produktion kultureller geistiger Produkte, sondern vielmehr auf den Identifikationszwang kulturindustrieller Güter. Charaktere und ihre Umwelt müssen unabhängig vom Medium, also unabhängig davon, ob es sich nun um Radio, Comic, Roman, Spielfilm oder Gemälde handelt, so beschaffen sein, dass es für das Publikum Möglichkeiten gibt, sich mit diesen zu identifizieren. Also die Identifikation kann in vielfacher Hinsicht stattfinden, über die Hautfarbe der Protagonisten, über Geschlecht, über Mode, Charaktereigenschaften, soziale Stellung oder sei es, dass Konflikte innerhalb einer bestimmten Gesellschaftsgruppe, einer bestimmten Zielgruppe thematisiert werden. Identifikation ermöglicht die Anteilnahme am Schicksal der Protagonisten, unabhängig davon, ob die nun Täter oder Opfer sind. Auch die autonome Kunst kommt nicht ohne Identifikationsangebot aus. Aber was der Unterschied ist, was die Kulturindustrie ausmacht, ist, dass sie in und mit dieser Identifikation die Gesellschaft affirmiert und das erfahrene Leid verdoppelt und bestätigt. Mehrheitlich verhandelt die Kulturindustrie deshalb gesellschaftliche Konflikte am Einzelfall, weil die Fixierung auf den Einzelfall das Happy End ermöglicht. Im Normalfall ist dieses Happy End die Aufhebung des Konflikts und die Reintegration des Einzelnen in die Gesellschaft. Notwendig mit der Identifikation geht daher immer auch die Sinnstiftung einher, das Handeln der Individuen und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen werden immer schon als sinnvoll vorausgesetzt und im Normalfall ist das die bürgerliche Gesellschaft und deren gültige Normen und Werte. Um die Identifikation mit den kulturindustriellen Charakteren zu garantieren, müssen deren Protagonisten standardisiert sein. Nicht Subjekte treffen aufeinander, sondern Stereotype mit klischeehaften Charakterzügen. In Teenager-Komödien oder im Jugendroman ist diesmal der Außenseiter, der Loser, den keiner mag, der bei den Frauen nicht ankommt und der meistens zu Beginn durch eine Brille zur Hässlichkeit entstellt ist. Also so der Typ Spider-Man. Der stereotype Held im Actionfilm oder Abenteuerroman hingegen ist ein gebrochener und introvertierter Einzelgänger, der möglicherweise einen harten Schicksalsschlag erlitten hat, seine Kollegen oder seine Frau verloren hat und möglicherweise an deren Tod mitschuldig war. Diesen Stereotypen auf der Ebene der Personen entsprechen Stereotype Abfolgen von Handlungen, in der Dialektik der Aufklärung Assoziationsgleise genannt. So entdeckt der Underdog sein Talent für was auch immer, verdient sich den Respekt seiner Umwelt und erobert seine heimliche Liebe, die nichts von ihm wissen wollte, als er noch ein Loser war. Der Actionheld hingegen kommt ganz unten an, steht kurz vor der Kündigung, bekommt einen neuen Auftrag und einen neuen Partner. Um der Dynamik des Plots zu genügen, muss der Partner einer Gruppe angehören, die der Held nicht mag. Also zum Beispiel kann er schwarz oder jung sein oder noch besser eine Frau oder ein Hund. Im Lauf der Ermittlungen ist der Held dann mit der Vergangenheit konfrontiert, stellt fest, dass auch Frauen und Hunde Menschen sind, löst den Fall, überwindet sein hartes Schicksal mit Sicherheit, und das steht immer am Ende, mit Sicherheit aber hat er gelernt, mit seinen Problemen umzugehen und sich wieder in seinen Alltag zu integrieren, dessen Probleme dann als naturgegeben bestätigt werden. Und das ist das Ende. Standardisiert werden neben den Personen, ihren Charaktereigenschaften, den Handlungsoptionen und Zielen die Produkte selbst. Kulturelle Produkte sind kategorisiert und schematisiert. Die Ordnungsbegriffe, heißt es im Resümee über Kulturindustrie, Zitat, die sie einhämmert, sind allemal solche des Status quo. Der kategorische Imperativ der Kulturindustrie hat zum Unterschied vom Kantischen mit der Freiheit nichts mehr gemein. Er lautet, du sollst dich fügen, ohne Angabe worein, fügen in das, was ohnehin ist, und in das, was als Reflex auf dessen Macht und Allgegenwart alle ohnehin denken. Adornos Kritik an der Totalität einer standardisierten und fetischisierten Wahnwelt wird bis heute als Eitelkeit des Bildungsbürgers Adorno begriffen und deswegen immer wieder in die Nähe konservativer Kulturkritiker gerückt, die sich über die Verflachung und Vermassung der Kultur erbost haben. Einer, der im akademischen Betrieb dieser Interpretation zugearbeitet hat, ist Rüdiger Bubner, der bis 2007, also verstorben ist, Philosophie in Frankfurt, Tübingen und Heidelberg unterrichtet hat und der einer der Leute ist, an denen man, wenn man sich mit Ästhetik beschäftigt, nicht vorbeikommt in Deutschland. Bubner meint, dass Adorno, Zitat, den universellen Verblendungszusammenhang der gesellschaftlichen Realität und die totale Autonomie der Kunst radikal gegeneinander stellt. Weiter, er formuliert das nochmal ähnlich, Adornos beliebig gesetztes Dogma ist die Doppelung von Realität und Kunst, die in unvermittelter Opposition verharren. Ja, also Bübner zitiert Adorno so, rezipiert Adorno so, er sagt, einerseits gibt es die Realität und andererseits gibt es die autonome Kunst. So sieht Adorno das und das macht ja irgendwo auch Sinn, das so zu sehen, weil wie soll denn die Kunst autonom sein, wenn sie irgendwas mit der Realität oder mit Gesellschaft zu tun hätte? Dieses Denken aber, diese Rezeption von Adorno, die unter anderem eben Bubner stark gemacht hat, dieses Denken in unvermittelten Gegensätzen findet sich bei Adorno so gut wie nicht. Gesellschaft und autonome Kunst sind Gegensätze, die aber miteinander vermittelt sind. Was heißt das? Historisch wird die Kunst, als sie zur Ware wird, gleichzeitig aus ihrem Dasein als Auftragskunst befreit. Das heißt, sie ist nicht mehr abhängig, wie du das schon erwähnt hast, von Mäzenen. Sie ist nicht mehr abhängig davon, von bestimmten Geldgebern, die damit natürlich auch bestimmen, was wird dargestellt, ganz auf Porträts beispielsweise oder auch Installationen in Kirchen und Ähnliches, sondern die Kunst wird zur Ware, und das heißt, sie wird für einen Markt produziert. Sie ist also nicht länger von Auftraggebern abhängig, sondern die Entstehung eines Kunstmarktes ist überhaupt die Voraussetzung der Autonomie von Kunst. Diese Autonomie war immer auch Ideologie. Warum? Weil die Künstler sich natürlich selbst reproduzieren mussten, ihre Ware also verkaufen mussten und damit für den Markt zurichten mussten. Aber gleichzeitig konnten sie spekulativ für einen Markt produzieren und standen eben nicht mehr im Zwang, unmittelbar sich vorschreiben zu lassen, was sie zu machen haben. Weil der Künstler also frei war vom Zwang, für unmittelbares Interesse zu produzieren, warte die Kunst einen Moment von Freiheit. Die Freiheit innerhalb der warenproduzierenden Gesellschaft, Kunst zu produzieren, die zwar dem Zweck der Akkumulation des Kapitals unterworfen ist, also die natürlich auch verkauft werden muss, aber die eben nicht restlos darin aufgeht. Und das ist das adonitische Verständnis der Kunst, in dem Moment, in dem Kunst zur Ware wird. Adornos Kritik richtet sich also nicht undialektisch einfach gegen die Warenförmigkeit der Kunst, sondern er betont und setzt ins Verhältnis die Autonomie fördernden Momente und die Autonomie verhindernden Momente, die gleichzeitig aber auch, naja, die aufeinander verweisen und historisch natürlich auch zusammenfallen. Was ist dann aber der Unterschied zwischen der Kunst und der Kulturindustrie? Es ist das Schwinden der Autonomie. Die Kunstwerke, heißt es im Resümee über Kulturindustrie, erstrebten den Profit nur mittelbar durch ihr autonomes Wesen hindurch. Neu an der Kulturindustrie ist der unmittelbare, unverhüllte Primat der ihrerseits in ihren typischen Produkten genau durchgerechneten Wirkung, die Autonomie der Kunstwerke, die freilich kaum je rein herrschte, wird von der Kulturindustrie tendenziell beseitigt, mit oder ohne den bewussten Willen der Verfügenden. Geistige Gebilde kulturindustriellen Stils sind nicht länger auch Waren, sondern sie sind es durch und durch. Es ist nun diese umfassende Durchbildung der Ware durch die Kulturindustrie, die nicht nur das Produkt marktförmig zurichtet, sondern die Erzählstruktur, die Charaktere ihrer Einmaligkeit und Qualität beraubt und sie als austauschbare Assoziationsgleise und Typen identifiziert. In ähnlicher Weise, wenn man hier diese Analogie aufmachen möchte, in ähnlicher Weise, in der Marx ausführt, wie verschiedene Gebrauchswerte miteinander kompatibel werden, nämlich durch den gemeinsamen Bezug auf den Wert. Der qualitative Unterschied von autonomer Kunst- und Kulturindustrie ist, dass die Kunst ihre Autonomie wahrte, indem sie für den autonomen Markt spekulativ produziert wurde und dadurch die Ware zu ihrer Bestimmung, also zur Realisierung des Werts, brachte. In der Kulturindustrie hingegen, heißt es abermals in der Dialektik der Aufklärung, wird das Profitmotiv blank auf die geistigen Gebilde übertragen. Und das ist nun ein wichtiges Moment. Der Markt wird also nicht als vermittelte Instanz abgelöst, das ist nicht der Punkt, aber die Reibung zwischen Vertrieb, zwischen Zirkulation und Produktion wird verringert. Produziert wird unmittelbar nach dem Schema für konkrete Konsumentinnengruppen und deren von der Kulturindustrie geformte Bedürfnisse. Das ist jetzt die Stelle, wo man nun den gängigen Einwand aufgreifen könnte, der besagt, dass die Kulturindustrie nur produziert, was der Kunde, der ja König ist, sehen, hören und lesen möchte. Also Adorno sagt da relativ knapp dazu, das braucht man eigentlich gar nicht zu diskutieren, weil für die Kulturindustrie sind die Subjekte Objekte. Die Subjekte selbst steuern die Kulturindustrie nicht und haben relativ wenig Einfluss darauf. Gleichwohl also Adorno die Möglichkeit autonomer Kunst schwinden sieht, hält er daran fest, dass diese an ihrem Wahrheitsgehalt gemessen werden müssen. Und das ist meines Erachtens auch ein wichtiger Punkt, weil in den meisten Diskussionen, also wenn ich irgendwie mit Leuten rede, die meisten sagen, ja, aber die meinen das ja gar nicht so. Also was damit gemeint ist, ist natürlich, man kann dieses oder jenes kulturindustrielle Produkt, dieses Kunstwerk gar nicht an den Kriterien messen, die ich quasi, wenn ich irgendwie mich auf Adorno beziehe, anlege. Und da würde ich sagen, doch, das kann man schon. Also da muss man dagegenhalten und sagen, dieses Produkt muss bestimmten, ich wollte schon sagen Standards bestimmten Ansprüchen genügen und kann sich diesem Anspruch eben nicht einfach subjektivistisch entziehen mit dem Hinweis darauf, dass es ja gar nicht ernst gemeint ist. So, wie ist das jetzt mit dem Begriff der Wahrheit in der kritischen Theorie? Kann Kunst wahr sein? Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Ich hatte das ursprünglich nicht vor, aber ich habe in der Vorbereitung auf den Vortrag gemerkt, dass es mittlerweile normal geworden ist, dass kritische Theorie und postmoderne Theorien in einen Topf geworfen werden und vor allem auch hinsichtlich also einerseits Adorno und andererseits Heidegger, auf den ja viele Poststrukturalisten und postmoderne Theorien zurückgehen. Und das ist meines Erachtens schlicht und einfach nicht haltbar, bis auf sehr allgemeine Formulierungen, wo man eine bestimmte Ähnlichkeit attestieren kann. Also ganz kurz zum Wahrheitsbegriff des Positivismus. Trotz diverser Auseinandersetzungen innerhalb der Sozialwissenschaften über die Reichweite von Theorien, deren implizite Setzungen, die Frage, ob der moralphilosophische Standpunkt des Autors nun offengelegt werden muss oder ob das gar nicht so wichtig ist. Letztlich also immer wieder auftauchende Frage, wie ist Erkenntnis überhaupt möglich, findet man in den gängigen Einführungen in die Sozialwissenschaft, wenn man die mal durchguckt, eine Bestimmung von Wahrheit, die dann methodisch definiert ist und die möglichst störungs- und also subjektfreie Abbildung eines Subjekts durch das Objekt, also den Forscher, meint. Ist das ein bisschen zugespitzt? Ja, vielleicht ein bisschen. Aber wenn man sich die gängigen Einführungen anguckt, ist das tatsächlich so. Der Wahrheitsbegriff der kritischen Theorie hingegen ist auf der Grundlage der Vermittlung von Erkenntnis Subjekt und Objekt bestimmt. Der Zugriff des Subjekts ist nie voraussetzungslos und deswegen weist die Bestimmung des Objekts immer wieder auf das Subjekt zurück. Ja, also wenn ich mir als Forscher irgendwas angucke, irgendein Objekt, dann ist dieser Zugriff ja immer schon in Theorie geleitet. Er hat eine Geschichte, es gibt einen Grund, warum ich auf ein bestimmtes Subjekt zugreife, auf ein bestimmtes Objekt zugreife, und das heißt, die Bestimmung des Objekts verweist gleichzeitig wieder auf mich zurück. Ja, das ist quasi eine wechselseitige Bestimmung von Subjekt und Objekt. Die Begriffe, mit denen das Objekt identifiziert wird, abstrahieren von dessen Besonderheiten und schneiden das je Besondere ab. Das ist etwas, was in der Dialektik der Aufklärung ja quasi in allen Kapiteln durchexerziert wird. Aber begriffliches Denken ist auf diese Identifikation angewiesen, wenn sie sprachlich kommuniziert werden will. Und der Punkt ist nun, dass diese Identifikation durchsichtig gemacht werden kann und in den Erkenntnisprozess selbst aufgenommen werden kann. Denn das ist ja quasi so das klassische erkenntnistheoretische Problem. Also wie kann quasi ein Subjekt irgendwie auf ein Objekt zugreifen, wenn das Subjekt diesem Erkenntnisprozess selbst angehört? Und das ist dieses, was ich gerade so kurz skizziert habe, ist das dialektische Modell, wo versucht wird, das durchsichtig zu machen. Wie läuft das eigentlich? Diese wechselseitige Konstitution von Subjekt und Objekt kann also reflektiert werden. Wahrheit nun ist im Anschluss daran bestimmt, nicht durch die Abbildung des einen durch das andere, das würde ja wenig Sinn machen, sondern Wahrheit ist, also das hört sich immer ein bisschen pathetisch an, aber das lässt sich bei Adorno relativ klar formulieren, Wahrheit ist orientiert an einer versöhnten Gesellschaft, an der Utopie einer Menschheit, in der die Menschen, wie es in diesem berühmten Zitat heißt, ohne Zwang verschieden sein können. So, und wie ist das jetzt bei Heidegger, auf den ja Derrida ganz, ganz stark rekurriert, also überhaupt diese ganzen postmodernen Theorien, die auch so schick sind heute, also die sind quasi über die französische Heidegger-Rezeption dann in die USA gekommen. Heidegger wendet sich gegen die abstrahierenden und mathematischen Begriffe der modernen Wissenschaften. Das ist sein großes Thema. Wenn man also nach Gemeinsamkeiten der allgemeinen Art sucht, dann wäre das eine Analogie, dass sich also sowohl bei Heidegger als auch bei Adorno irgendwie dieses Moment findet, dass die Abstraktionen selbst den Sachen Gewalt antun. Heidegger setzt gegen die dialektische Vermittlung, die das Erkenntnisproblem durch die Reflexion durchsichtig machen will, die Unterscheidung des eigentlichen, vorgängigen, ursprünglichen Sein aller Dinge gegenüber deren bloßer Seinsart. Also es ist dann so, einerseits gibt es das Sein und andererseits gibt es das Da, das Sein, das Dasein. Und das Dasein ist das, wo wir uns jetzt aufhalten, und auf dieses Sein aber haben wir letztlich keinen Zugriff. Außer wir konfrontieren uns selbst mit dem Tode, und in dieser existenzialistischen Situation haben wir dann quasi die Möglichkeit, das Sein auch zu erspähen. Das Problem ist nun nicht, also das ist auch wichtig, dass ich dieses Modell irgendwie komisch finde, sondern das Problem ist, dass Heidegger damit so tut, als wäre mit diesem Modell, also der Behauptung, dass das wahre Sein sich in einem entrückten Zustand befindet, auf den man letztlich keinen Zugriff hat. Und damit glaubt er quasi dieses Problem, diese Frage, wie ist Erkenntnis möglich, lösen zu können. Und es ist aber letztlich eben nur eine Setzung. Und während Adorno es aber durchsichtig macht mit dem dialektischen Modell, würde ich sagen, ist es bei Heidegger, wird eben dieses Problem zugedeckt und es wird so getan, als hätte sich das. Wahrheit ist diesem Modell entsprechend bei Heidegger dann auch nicht auf eine erlöste Gesellschaft hingedacht, sondern durch die Offenlegung der Bestimmung einer Sache, auf die diese hin gedacht werden muss. Das ist also quasi sowas wie die Zweckhaftigkeit der Sache. Also der Mensch muss sich auf den Tod hin vorbereiten, und in dieser Situation hat er Zugriff auf das Sein, und die Sachen selbst sind, wofür sie in der Welt sind, also deren Zweckhaftigkeit. So, und jetzt, was heißt das in der Ästhetik? Heidegger hat sich nicht sehr viel mit Ästhetik auseinandergesetzt, es gibt aber einen interessanten Vortrag von ihm von 1935, der Ursprung des Kunstwerks, der wurde in den Holzwegen erstmals 1950 veröffentlicht und dort hat Heidegger seine Ästhetik dargelegt. Und worauf ich nun kurz eingehen möchte, ist die Rezeption, die sich dort findet, weil an dieser Rezeption meine ich die Unterschiede von Adorno und Heidegger so klar hervortreten wie sonst nirgends. Heidegger bezieht sich dort auf ein Bild von Van Gogh, auf dem ein paar Schuhe zu sehen ist. Man weiß nicht genau, wo diese Schuhe stehen und das Allerallgemeinste, was man über diese Schuhe sagen kann, es sind zwei Lederschuhe, zwei schwarze Lederschuhe, die aussehen, als würden sie einem Stadtmenschen gehören. Wieso ist das wichtig? Es ist deswegen wichtig, weil Heidegger in seiner Rezeption sagt, es ist ein paar Bauernschuhe. Ja, also das ist das ewige Thema bei Heidegger. Das Buch heißt Holzwege, es gibt andere Feldwege. Er hat da selbst, als er in Freiburg gelehrt hat, immer trotzdem auf dem Land gelebt, hat immer das Landleben als das Ideal gegenüber dieser eben dekadenten Großstadt auch thematisiert und sieht nun in diesen Schuhen bei Van Gogh ein paar Bauernschuhe. So, und Heidegger sagt nun, und das ist bei gar nicht so, das ist durchaus ähnlich in der Formulierung wie bei Adorno, er sagt, in diesem Gemälde ist Wahrheit. Woran macht er diese Wahrheit fest? Er macht sie fest an den Bauernschuhen, in denen er das, Zitat, klaglose Bangen, die wortlose Freude einer alten Bäuerin erkennt, deren Beben in der Umdrohung des Todes er in diesem Bild wahrnehmen will. Es geht also in dieser Ästhetik, findet keine Reflexion auf Gesellschaft statt, geschweige denn ein Messen der Ästhetik an einer Utopie. Im Gegenteil, es ist die Ästhetisierung einer entbehrungsvollen und groben Landlebens. Und warum sage ich das? Weil er dieses klaglose Bangen der alten Bäuerin thematisiert, die wortlose Freude der alten Bäuerin. Und er kann diese gar nicht anders denken als von ihrem Tode her. Er sieht sie beben in der Umdrohung des Todes. Ja. Selbst wenn man sich mal auf diese Interpretation einlässt, dass das Bauernschuhe sind, was ich bezweifle, sei dahingestellt, könnte ja die Frage auch lauten, Adorno würde dann die Frage stellen, ist denn dieses entbehrungsvolle Landleben, das diese Bäuerin führt, der diese Schuhe gehören, tatsächlich notwendig? Oder ist es gemessen am Stand der Produktivkräfte schlicht und einfach überflüssig? Das ist eine Frage, die im Rahmen der heideggerschen Ästhetik geradezu absurd ist. Bei Adorno aber ist diese Frage zentral. Das Kunstwerk ist gesellschaftlich bestimmt und es ist autonom. Die Wahrheit von Kunst bestimmt sich an der Frage, ob das Kunstwerk Herrschaft ins Verhältnis setzt zur objektiven Möglichkeit der Emanzipation oder anders formuliert, wie sind notwendige Herrschaft und überflüssige Herrschaft ins Verhältnis gesetzt. Wahr ist ein Kunstwerk nun, Adornos Ästhetik folgend, wenn es fasst, dass die Produktivkräfte erlauben, die notwendige Herrschaft auf ein Minimum zu reduzieren, die Einlösung dieser real existierenden Möglichkeit aber ferner liegt denn je. Die Bestimmung von Wahrheit im Rahmen ästhetischer Theorie ist also gleichzeitig auf eine Theorie der Gesellschaft verwiesen und nur im Rahmen dieser überhaupt möglich, wenn Herrschaft als gesellschaftlich Vermittelte bestimmt wird. Und hier wird klar, dass Adorno gegen das Widerspiegelungstheorem, das irgendwie Kultur als Widerspiegelung einer irgendwie vorgängigen Praxis oder Ökonomie begreift oder die Kunst selbst nur aus der Ökonomie ableitet, dass er die Widersprüche der Kunst und deren Vermittlung entfaltet und nach den Möglichkeiten und Grenzen der Emanzipation befragt. Kunst objektiviert gesellschaftliche Herrschaft. Die Frage ist, wie? Ich will das anhand der engagierten und der emanzipatorischen Kunst diskutieren. Beides Begriffe, die bei Adorno immer wieder auftauchen. Kunstwerke wahren Distanz zu ihrem Gegenstand. Sie bilden Realität nicht einfach ab, sondern sie stellen eine eigene Realität dar. In der Spannung von Autonomie und Heteronomie objektivieren die Kunstwerke Gesellschaft. Politische oder, was Adorno sagt, engagierte Kunst hingegen löst diese Spannung, also diese Spannung zwischen Heteronomie und Autonomie, einseitig auf. Sie streicht die Autonomie durch und sie wird unmittelbar politisch sein. Beugt sich aber die Kunst dem Zwang, unvermittelt Sinn zu produzieren und unmittelbar Partei zu ergreifen, dann muss sie den Rezipienten etwas geben, dann gibt sie ihre Autonomie auf, dann gibt sie unmittelbar in die Rezeptionsgewohnheiten der Individuen noch auf, dann arbeitet sie mit Typen, mit Klischees, mit Assoziationsgleisen und so fort. Adorno sagt, durch die Integration ihrer Form in die Totalität der Kulturindustrie wird die engagierte Kunst austauschbar wie alle anderen kulturindustriellen Produkte. Um das ein bisschen anschaulicher zu machen, es gibt eine Stelle aus dem Engagement-Aufsatz, in dem Adorno das an den Stücken von Sartre diskutiert. Die Komplexion von handfestem Plot und ebenso handfester, destillierter Idee trug Sartre den großen Erfolg zu und machte ihn ganz gewiss gegen seinen integren Willen der Kulturindustrie akzeptabel. Die hohe Abstraktionsebene des Thesenstückes verleitet ihn dazu, einige seiner besten Arbeiten, den Film Les Jeux sont faits oder das Drama Les Mains Salées, in der politischen Prominenz spielen zu lassen und nicht unter den Opfern im Dunkeln. Mitgewoben wird an dem Schleier der Personalisierung das Verfügen der Menschen entscheiden, nicht die anonyme Maschinerie, und dass auf den sozialen Kommandohöhen noch Leben sei. Sartres Ansatz hindert ihn daran, die Hölle zu erkennen, gegen die er revoltiert. Adornos Kritik an Sartres Stücken ist also zwar einerseits deren konventionellen Formen geschuldet, die sie den kulturindustriellen Produkten ähnlich machen, vor allem aber, sagt er, ist die Darstellung gesellschaftlicher Herrschaft bei Sartre falsch. Sartre erklärt die abstrakt vermittelte Herrschaft zur Verschwörung Einzelner, obwohl es das Wesen wahnproduzierender Gesellschaft ist, dass Herrschaft in ihr nicht personal, sondern abstrakt über Wert und Recht vermittelt ist. Es scheint nun erstmal sehr seltsam, dass Adorno, als er das diskutiert, gegen Sartre gerade Brecht stellt. Seltsam deswegen, weil Adorno mit seiner Kritik an Brecht nicht gespart hat. Aber Brecht ist zwar politisch, aber nicht im Sinne dessen, was Adorno als engagierte Kunst kritisiert. Warum? Brecht wahrt durch die Verfremdung Distanz und Autonomie, lässt seine Protagonisten das Publikum ansprechen und schafft dadurch Distanz, die die zuvor angebotene Identifikation bricht. Ja? Also es ist ja gerade das Wesen des Films, dass es den Rezipienten völlig passiv sein lässt und man sich, also im besten Fall, wenn man irgendwie im Kino sitzt, im Dunkeln, so völlig vielleicht dem Film hingibt und dann irgendwie das Licht geht wieder an und man merkt, oh, es ist zu Ende. Also dieses Moment der Identifikation wird letztlich bis zum Ende durchgehalten. Brecht bricht diese Identifikation, indem die Akteure das Publikum ansprechen und damit die Leute ständig aus der Identifikation mit den Charakteren reißen. Es ist also unmöglich machen, dass man sich in diesem Stück verliert, so wie man sich in einem Film verlieren kann. Brecht wahrt Distanz. Im Gegensatz zu Sartre erkennt Brecht gesellschaftliche Herrschaft als vermittelt. Nochmal Adorno in dem Engagement-Aufsatz. Die Menschen auf der Bühne schrumpfen sichtbar zusammen zu jenen Agenten sozialer Prozesse und Funktionen, die sie mittelbar, ohne es zu ahnen, in der Empirie sind. Während also engagierte Kunst unmittelbar agitatorisch sein will, ist Brecht gerade durch diese bewusste Produktion von Autonomie emanzipatorisch, indem er diese Identifikation mit den Charakteren bricht und die Ohnmacht der Subjekte zu Bewusstsein bringt und die Individuen mit dieser Erfahrung auf sich selbst zurückwirft ohne aber irgendwelche Entscheidungen anzubieten. Die Idee engagierter Kunst, Individuen für die versöhnte Gesellschaft zu begeistern, ist nicht, also so würde ich das zusammenfassen, ist nicht durch die Reproduktion autoritärer Charakterstrukturen, durch eindeutige, vorhersehbare Kunst, die Identifikation und Entscheidungen anbietet, zu leisten, sondern Kunst ist emanzipatorisch, indem sie die Erfahrung der Nicht-Identität mit der Gesellschaft ermöglicht und damit auch die Reflexion auf deren Identitätszwänge. Das Bewusstsein der Differenz stärkt das Individuum in Konflikt mit der Gesellschaft, und Kunst, die dies ermöglicht, ist emanzipatorisch vermittels dieser Erfahrung, also nochmal der Versuch, das nochmal mit anderen Worten zu fassen, vermittels dieser Erfahrung, während das engagierte Werk von außen dem Werk die richtige Tendenz anheften will. Und ich finde, das kann man tatsächlich auch heute noch beobachten im Kunstbetrieb. Also das Problem ist ja nicht nur, dass ich viele der modernen Installationen und Ähnliches schlecht finde, sondern dass die immer auf die Künstler verweisen und dann immer die Künstler in den Fokus rücken und dann die Frage gestellt wird, ja, wie ist der Künstler denn eigentlich politisch zu verstehen? Also wo steht er selbst denn politisch? Also als wäre das die Frage. Also Adorno vertritt nicht diese subjektivistischen Theorien, die beispielsweise auch Freud vertritt, sondern er vertritt eine objektivistische Theorie, die das Kunstwerk als solches nimmt und eben nicht danach fragt, ist der Künstler jetzt links oder ist der Künstler rechts oder ist der Künstler wahnsinnig? Ist ja auch so eine Frage. Kann denn ein wahnsinniger Künstler gute Kunst machen? Macht innerhalb des Rahmens von Adornos Ästhetik wenig Sinn, weil es erstmal unerheblich ist. Adorno rettet die Idee engagierter Kunst, die Versöhnung von Individuum und Gesellschaft, gegen die engagierte Kunst, die unmittelbar agitatorisch sein will. Adornos Kritik negiert das Unmittelbarkeitsdenken engagierter Kunst und zeigt, wie autonome Kunst der Emanzipation dient, als Kunst, die ihre Dialektik von Heteronomie und Gesellschaft eben nicht einseitig auflöst. Festzuhalten ist, und das ist mir auch wichtig hier, dass Adornos Kritik des Engagements sich eben nicht gegen die Parteinahme richtet. Kunst muss Partei ergreifen, wenn sie nicht die Realität bestätigen will, aber sie kann dies nur vermittels ihrer Autonomie und eben nicht unmittelbar. Was aber heißt das nun für das Kunstwerk und wie kann diese Parteinahme aussehen? Die Kulturindustrie befördert den Anspruch, dass das Produkt dem Rezipienten etwas bieten müsse. Es soll unterhalten, es soll ablenken. Dieser Anspruchshaltung stellt Adorno die Objektivität des Kunstwerks entgegen. Nicht das Kunstwerk soll Möglichkeit der Identifikation, Lustgewinn oder Erlebnis anbieten, sondern es soll die Erfahrung dessen ermöglichen, was das Kunstwerk selbst ist. Das aber setzt, Zitat aus der ästhetischen Theorie, die Selbstverneinung der Betrachtenden, seine Fähigkeit, auf das anzusprechen oder dessen gewahr zu werden, was die ästhetischen Objekte von sich aus sagen und verschweigen, voraus. Die Selbstverneinung nimmt dem Ich die Souveränität und das Anspruchsdenken, dem Objekt nimmt die Selbstverneinung den Charakter des Mittels. In der Erfahrung tritt das Ich zurück und macht der Erkenntnis Platz. Das ist dieses Moment. Das ist die Idee. Adorno nochmal in der ästhetischen Theorie. Sie, also diese Erkenntnis, gehört dem Augenblick an, in dem der Rezipierende sich vergisst und im Werk verschwindet. Er verliert den Boden unter den Füßen. Die Möglichkeit der Wahrheit, welche im ästhetischen Bild sich verkörpert, wird ihm leibhaft. Ja, also nochmal, dieses Modell, es ist eben nicht, dass das Kunstwerk irgendwie was zu bieten hat, was bieten soll, unterhalten soll, sondern dass das Verhältnis von, wenn man es auch nochmal in den Kategorien Subjekt und Objekt fasst, ist anders. Ja, Adorno sagt, das Subjekt muss sich erstmal selbst aufgeben und soll quasi fragen, was ist denn dieses Kunstwerk? Es soll also nicht ein Zugriff sein, nicht eine Identifikation des Kunstwerks, sondern ein offenes Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt. Kunst ist Speicher menschlichen Leids. Das ist ein Moment, das bei Adorno ganz oft auch taucht. dass das die Aufgabe letztlich der Kunst ist, Speicher menschlichen Leids zu sein. Wird dieses Leiden vermittelt durch das Werk zu Bewusstsein gebracht, dann auch die Körperlichkeit und Leidensfähigkeit des Individuums. Dass der Rezipient den Boden unter den Füßen verliert und Wahrheit ihm leibhaftig wird, ist also nicht metaphorisch gemeint. Der Erfahrungsbegriff, auf den Adorno hier rekurriert, der Erfahrungsbegriff vermittelt, was der Positivismus auseinanderreißt: Körper und Geist, Ratio und Emotion. Dabei ist die Erfahrung, nochmal die ästhetische Theorie, dabei ist die Erfahrung von Kunst als die ihrer Wahrheit oder Unwahrheit mehr als subjektives Erlebnis. Sie ist der Durchbruch von Objektivität im subjektiven Bewusstsein. In der Selbstverneinung des Ichs macht das Subjekt die Erfahrung seiner eigenen Leidensfähigkeit und Beschränktheit, während, und das wäre nun die Abgrenzung zur Kulturindustrie, während die Kulturindustrie das Leid verhöhnt und das Individuum immer als omnipotent setzt. Erfahrung bestätigt hingegen nicht die Omnipotenz, sondern verweist auf das Leid und damit auf die Nicht-Identität von Individuum und Gesellschaft. Ja, also omnipotent würde in diesem Fall eben heißen, es ist der Rezipient, der sich die Bade einfach nimmt und das Ding einfach nehmen kann. Also während in dem Verhältnis, das Adorno hier vorschwebt, der Einzelne sich eben auch teilweise aufzugeben hätte und der Sache hinzugeben hätte. Und darin eben nicht omnipotent ist. Die Möglichkeit, durch das Kunstwerk Erfahrung zu machen, könnte auch als dessen Zweck bezeichnet werden. Verbunden mit dem Anspruch, Gesellschaft zu objektivieren, ist damit die wesentliche Aufgabe der Kunst, menschliches Leid erfahrbar zu machen. Das Abbild von Leid verweist auf einen Zustand, in dem selbst solches Leid abgeschafft ist. Heißt es in der ästhetischen Theorie wieder. Kunst soll nun Stimme des Leidseins und läuft dadurch aber gleichzeitig Gefahr, mit der Darstellung des Leids, und sei diese noch so vermittelt, dieses Leid der Opfer denen zum Fraß vorzuwerfen, die dieses verursacht haben. Das ist ein Moment, das Adorno in dem Engagementaufsatz in der ästhetischen Theorie dann kaum mehr aufgegriffen hat. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, wieso das meines Erachtens relevant ist. Kunst muss also Leid speichern, um wahre Objektivation von gesellschaftlichen Zumutungen und Beschädigungen zu sein, darf dies aber gleichzeitig nicht, um nicht das Leid der Sinnstiftung preiszugeben. Adorno kritisiert hier schon, was sich erst noch entwickeln sollte, die Shoah-Business, die Eingliederung von Auschwitz in die Kulturindustrie. Also nochmal eine andere Formulierung aus dem Engagementaufsatz. Noch der Laut der Verzweiflung entrichtet seinen Zoll an die verruchte Affirmation. Indem noch der Völkermord in engagierter Literatur zum Kulturbesitz wird, fällt es leichter, weiter mitzuspielen in der Kultur, die den Mord gebar. Kunst wahrt also Leid, wo sie Autonomie und Zweckfreiheit der Kunst und mit diesen das Leid vor Sinnstiftung und Rationalisierung schützt. In der Kunst war Leid Hässliches und in dieser Hässlichkeit auch die Denunziation des Leids. In der Kulturindustrie aber wird das Leid zum Teil eines Plots, dessen Darstellung dann eben nach Maßgabe der Dramaturgie verarbeitet wird. Aus der Erfahrung des Leidens wird der kulturindustrielle Effekt. Die Kulturindustrie muss das Leid der Individuen nicht verschweigen, um diese zu integrieren. Sie rationalisiert und sie ideologisiert es in der Erzählung vom Tellerwäscher, der zum Millionär aufsteigt, als Notwendigkeit auf dem Weg nach oben, oder banalisiert es. Das ist ein ganz häufig gehörtes Zitat oder ein Verweis darauf. Sie banalisiert es in Cartoons, mit denen die Individuen lernen, sich an das, was ihnen angetan wird, zu gewöhnen. Adorno schreibt: Nicht sowohl wird im Film das Elend verschwiegen, man beschreibt es ja oft genug und mit Gusto, als dass die Zuhörer die Lehre empfangen, sich selber allerorten zu benehmen, als ob kein Leid wäre. Es ist der Kulturindustrie wesentlich, dass sie jeden Gegenstand, jede menschliche Regung integriert, Alles muss darstellbar sein und deshalb muss der Kontext der Handlung immer als sinnvoll vorausgesetzt werden. Wenn wir in Adornos ästhetischer Theorie Wahrheit nicht in das Auge des Betrachters aber gelegt wird, sondern ein Anspruch ist, mit dem alle geistigen Gebilde konfrontiert bleiben, dann ist die Frage der Wahrheit von Kunst eine nach der Vermittlung von Autonomie und Gesellschaft. Kunst ist also gesellschaftlich vermittelt und vermittelt aber selbst wiederum zwischen Individuum und Gesellschaft. Objektiviert die Kunst Gesellschaft, muss sie deren Genese, also ihre Entstehung, ihre Entstehungsbedingungen und ihre Möglichkeiten und Grenzen in sich aufnehmen. Kunst kann daher gar nicht ohne Auschwitz gedacht werden. Es gibt diesen berühmt-berüchtigten, muss man fast sagen, Satz von Adorno. Also Satz ist ein Textfragment. Es ist nicht nur dieser eine Satz, wonach nach Auschwitz kein Gedicht sich mehr schreiben lasse. Das hat Adorno zugespitzt nochmal in der negativen Dialektik und gefragt, ob man nach Auschwitz überhaupt noch leben kann. In der ästhetischen Theorie spielt das dann keine Rolle mehr. Deswegen würde ich sagen, Adorno hat es nicht vergessen, sondern man muss tatsächlich die ästhetische Theorie auch vor dem Hintergrund dieser Aussagen und Fragestellungen betrachten. Und es gibt einen Aufsatz, der in der Rezeption der Kulturindustrie und Ästhetik von Adorno immer hinten runterfällt, der aber meines Erachtens sehr gut erläutert, wie Adorno denn das eigentlich auch gemeint hat. Und dieser Aufsatz heißt Die auferstandene Kultur. Adorno hat den nach seiner Rückkehr aus den USA geschrieben. Und das ist, das liest sich eher wie ein Tagebucheintrag. Adorno stellt darin überrascht fest, dass Kultur in Deutschland so lebendig ist, wo man doch eigentlich das Gegenteil nach 12 Jahren Nationalsozialismus erwarten könnte. Warum aber? Kultur galt im Nachkriegsdeutschland im Gegensatz zur Politik als unschuldig und war daher bestens als identitätsstiftendes Moment geeignet. Und Adorno beschreibt, dass er es ganz seltsam fand, wie Studenten sich auf philosophische Probleme gestürzt haben und meint, einerseits ist es ja verständlich, wenn nach 12 Jahren Nationalsozialismus quasi dieser Hungersdurst wieder erwachte, andererseits ist es aber sehr, sehr seltsam, sich auf Details philosophischer Interpretationen zu stürzen. Andererseits aber, und das formuliert er, niemand an das Drängende, Brennende sich herantraut, von dem in Wahrheit alle wissen. Ja? Also über philosophische Probleme bis ins Detail zu diskutieren und andererseits aber von Auschwitz nicht wissen zu wollen, das war etwas seltsam. Und darin, in diesem Umgang, war die Bundesrepublik postnationalsozialistisch, weil schon im nationalsozialistischen Deutschland, wie er schreibt, die einmal arrivierten Kulturprodukte der Vergangenheit ohne Ansehen des Gehalts verherrlicht wurden. So fremd wie der Umstand, dass Wahrheit einen Zeitkern hat, war auch die Vorstellung, dass der Zivilisationsbruch nicht nur den Gehalt vergangener Kunst berührt, sondern sich der Unmöglichkeit zu stellen hat, eben Auschwitz einerseits künstlerisch gerecht zu werden und doch das Leid nicht denjenigen als Quelle von Genuss vorzuwerfen, die dieses Leid verursacht hatten. Allerdings war damals, also daran, dass überhaupt das Leid künstlerisch verarbeitet wird und damit überhaupt jemand vorgeworfen wird, allerdings war damals im Nachkriegsdeutschland daran erstmal nicht zu denken, weil da zwar der Krieg in Lanzer-Romanen und Soldaten-Filmchen thematisiert wurde, die Deutschen aber von Auschwitz nichts wissen wollten. Noch 1956 legte die Bundesregierung gegen die Aufführung von Alain Resnais Film Nacht und Nebel bei den Filmfestspielen in Cannes erfolgreich Einspruch ein gegen diese Aufführung. Also Nacht und Nebel ist ein relativ kurzer Film, 30-minütiger Film und gilt als eine der ersten filmischen Auseinandersetzungen mit dem Holocaust. Die Bundesregierung hat 1956 eben Einspruch dagegen eingelegt und in der Begründung der Bundesrepublik heißt es, dass nach den Statuten des Festivals nur Filme gezeigt werden dürfen, die nationale Gefühle eines anderen Volkes nicht verletzen oder das friedliche Zusammenleben der Völker nicht beeinträchtigen. Und die Bundesregierung hat das eben im Film Nacht und Nebel gesehen. Sie war also der Meinung, dass nationale Gefühle des deutschen Volkes durch diesen Film über den Holocaust verletzt werden. Obwohl in Nacht und Nebel weder die Deutschen als Täter ins Zentrum gestellt werden, noch die Juden als Opfer benannt werden, wusste man in Deutschland also insgeheim doch recht genau, wer gemeint war, und machte aus der Identifikation mit dem Nationalsozialismus auch keinen Hehl. Während nun aber Nacht und Nebel auf Ablehnung stieß, weil er den Nationalsozialismus überhaupt thematisierte, wurde die Fernsehserie Holocaust zum ersten und Schindlers Liste zum zweiten Akt der kollektiven Aneignung der NS-Geschichte. Sowohl die Serie Holocaust mit über 20 Millionen Zuschauern, also Holocaust, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, es ist eine Fernsehserie mit James Woods, 4 Teile, die überhaupt den Namen Holocaust, also wenn wir heute über die europäische Judenvernichtung sprechen, dann sprechen wir von Shoah oder Holocaust, und der Begriff des Holocausts kommt von diesem Film her, von dieser Fernsehserie. War diese Serie Holocaust ein Riesenerfolg und gleichfalls Steven Spielbergs Film über Oskar Schindler, mit dem Spielberg damals selbst nicht gerechnet hatte. Dass sie dies in Deutschland wurden, war nicht primär der sogenannten Aufarbeitung der Vergangenheit geschuldet, denn als diese Serie Holocaust 1979 im deutschen Fernsehen lief, hatte diese Aufarbeitung der Vergangenheit noch kaum begonnen. Eher ist der Erfolg in der Integration von Auschwitz in die kulturindustrielle Totalität zu suchen. Die dann eben, was heißt das? Das heißt, dass der Völkermord in diese Formeln der Kulturindustrie gepresst wird, dass Identifikation ermöglicht wird, konsistente Handlungen und Charaktere, eine konsistente Geschichte und letztlich ja auch ein Happy End präsentiert wird, so wie das bei Schindlers Liste auch der Fall ist. Ja. Es war vorher die Überlegung, ich hätte es noch einen Teil, eine Filmanalyse letztlich, um zu verdeutlichen, was könnte das denn eigentlich heißen, was ich hier dargestellt habe. Also ich habe ja erstmal das begriffliche Instrumentarium jetzt entfaltet. Ich habe aber das Gefühl, das wird zu lang. Und ich glaube, es wäre sinnvoller, tatsächlich dann das auf die Diskussion auch zu schieben und dann vielleicht die Frage zu stellen, was heißt denn das, was ich jetzt dargestellt habe, was könnte es denn für die Rezeption von Kulturprodukten heißen? Ich habe angekündigt, die Frage zu beantworten, ob es denn Kunst heute in dem emphatischen Sinn noch gibt, wie Adorno diesen Begriff verwendet. Es ist vielleicht nicht so schlau, eine Frage zu stellen, der man am Schluss dann letztlich ausweichen muss oder die man nicht beantworten kann. Das werde ich mir fürs nächste Mal notieren. Ich glaube nicht, dass es im Allgemeinen noch diesen Begriff von Kunst gibt, der an kulturelle Produkte angelegt wird. Und ich glaube aber, dass man gar nicht anders kann, als so zu tun, als gäbe es ihn noch, und kulturelle Produkte mit den Ansprüchen, die hier formuliert sind, die Adorno formuliert hat, zu konfrontieren. Und an kulturelle Produkte danach zu befragen, ob sie denn Gesellschaft durchsichtig machen oder ob sie Herrschaft legitimieren, ob sie die Reflexion auf Leid befördern oder ob sie das Leid letztlich dem Lachen im Preis geben. Gut, danke.